Die Massenmedien und Experten in China und Russland meinten jüngst, dass die USA für die Verschärfung der Lage auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich seien. Die Zeitungen Dagongbao und Panchishibao in Hongkong, China, schrieben, dass der Atombesitz von Korea auf den Druck der USA auf die TVRK zurückzuführen sei und dass die Ursache der atomaren Kriegsgefahr nicht in Korea, sondern in den gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas liege. Ein Kommentator der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China, behauptete, der hintereinander folgende Start der ballistischen Raketen in der TVRK sei ein Kettenglied der regelmäßigen Militärübung. Und es sei nötig, dass auch die Weltgemeinschaft nun zur Kenntnis nehmen müsse, dass der Testschuss der ballistischen Rakete in Korea wie die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas regelmäßig erfolgen werde. Ein Kommentator der Nachrichtenagentur RIA Novosti und weitere Experten in Russland betonten, dass der Start der ballistischen Rakete in Korea unter Berücksichtigung der jüngsten Lage auf der koreanischen Halbinsel eine selbstverständliche Sache sei. Die TVRK betreibe eine Politik für Selbstverteidigung vor dem starken Druck von äußeren Kräften.